Schöne Isabella von Kastilien, pack deine ganzen Utensilien und komm mit mir zurück nach Spanien. Du weißt doch nur im schönen Lande der Toreros, musst du dein Herzchen und noch mehr los. Komm zurück zu mir nach Spanien. Kommst du nicht bald, mein Schatz, brauch ich Gewalt, mein Schatz. Ich mach erst Halt, mein Schatz, wenn du mich küsst und du wieder bei mir bist. Also bitte, bitte schön, Isabella von Kastilien, pack deine ganzen Utensilien und komm doch endlich mit nach Spanien. Leise flehen so laute meine Lieder, komm wieder, denn du bist meines Lebens Ideal. Keine passt zu mir so gut im Ganzen, beim Tanzen bist du geradezu phänomenal. Und dein Mund, das muss ich schließlich doch noch wissen, wer kann küssen Donnerwetter noch einmal? Blim, blim, blam, blum, blim, blim, blam, blim, blum. Schöne Isabella von Kastilien, pack deine ganzen Utensilien und kommen wir zurück nach Spanien. Du weißt doch nur, im schönen Land der Toreros, drum komm zurück zu mir nach Spanien. Kommst du nicht bald, mein Schatz, brauch ich Gewalt, mein Schatz. Ich mach erst Halt, mein Schatz, wenn du mich küsst. Also bitte, bitte schön, Isabella von Kastilien, pack deine ganzen Utensilien und komm zu mir nach Spanien. Da-da-jam-pam-pam.